ersten Sommernacht vorbei. Vieles passiert hier in Offenbach am Main. Zwei Mädchen haben ihr Schicksal gefunden und sind gestern Nacht in mein Ertrunken. Die Schuld haben die Bullen, denn sie haben nur zugesehen. So war's doch, ihr Hurensöhne, pures Leben. Ich atme tief durch, doch ich krieg schwer Luft und hab Druck auf der Brust. Nimm ein Schluck vom Whisky gegen den Durst, denn ohne ihn wär meine Seele erfroren. Nur Probleme und Sorgen, hör wie die Mutter weint, denn sie hat einen ihrer Söhne verloren. Tagtäglich nur Dramen, um einen Fall aufzulösen, sagt man, die Haare vom Täter waren schwarz. Das Auge vom Staat kann dich auch nachts sehen. Ich rede die Wahrheit, die Medien nur Schwachsinn. Sommernacht in Offenbach, Kranacken jumpen ab vor den abgefuckten Cops. Sommernacht in Offenbach, Aslachs 10 Schnapp, paffen Haze, paffen Hasch. Sommernacht in Offenbach, sitzen wir auf dem Dach mit dem Blick auf die Stadt. Sommernacht in Offenbach, Sommernacht in Offenbach, Sommernacht in Offenbach. Blockromantik, paar Chayas, paar Girls laufen vorbei, Chabos pfeifen hinterher. Polizeistreifen machen es nicht schwer. Ehestreit im vierten Stock, die Nachbarn machen Lärm. Starkenburger Ring, 4 Uhr nachts, Dietzenbach. Karin wurde erwischt mit 40 Kilo Hasch. Hure machen Feierabend, erst so jung schon am Blasen. In Saunaclubs für Geld, ob Royal, ob Oase. Fick die Straßen, so wie Chaka sagt. Die Köpfe gefickt und die Herzen vernarbt. Leerer Magen, nichts gegessen. Letzte Mahlzeit, die war gestern. Kripo stressen und geben Platzverbot, sprühen gerne Pfefferspray und sie schlagen zu, sich zu fetzen und bluten, das sind wir gewohnt. Mal lachen, mal weinen, nachts hier in O. Sommernacht in Offenbach, Kranacken jumpen ab vor den abgefuckten Cops. Sommernacht in Offenbach, Aslachs 10 Schnapp, paffen Haze, paffen Hasch. Sommernacht in Offenbach, sitzen wir auf dem Dach mit dem Blick auf die Stadt. Sommernacht in Offenbach, Sommernacht in Offenbach, Sommernacht in Offenbach. Sommernacht in Offenbach, Kranacken jumpen ab vor den abgefuckten Cops. Sommernacht in Offenbach, Aslachs 10 Schnapp, paffen Haze, paffen Hasch. Sommernacht in Offenbach, sitzen wir auf dem Dach mit dem Blick auf die Stadt. Sommernacht in Offenbach, Sommernacht in Offenbach, Sommernacht in Offenbach.